13. Dezember, Luziafest. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin ewig frei. Das Luziafest wird am 13. Dezember begangen und ist vor allem in Schweden weit verbreitet. Der Name Lucia bedeutet die Leuchtende, das Licht. Lucia bringt das Licht in die Dunkelheit. Ursprünglich gehörten viele Lichtriten in die vorweihnachtliche Zeit. Man lehrte das Licht, den Geist in allem. Er alleine ist in der Lage, die ursprüngliche Energie, Kraft und Reinheit wiederherzustellen. Dieser Tag heute kann genutzt werden, um die Engel zu rufen und sie für alle Wunden, die im Energiefeld entstanden sind, um Heilung und Regeneration zu bitten. Übung. Nimm dir Zeit und Raum, deine Wunden zu pflegen, damit sie heilen können. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Bitte nun deinen inneren Heiler und die heilige Lucia, sich bemerkbar zu machen. Bitte sie, alle Wunden in dir nun zu beleuchten. Fühle, sieh und merke, wie diese nun zu heilen beginnen. Lasse dir Zeit und Raum für diese Heilung. Führe aus, was dir gesagt wurde. Salbe und öle deinen Körper. Die Wunden, die du anderen bewusst oder unbewusst zugefügt hast, können auch Heilung finden. Vergib dir selbst und dem anderen, indem du um Vergebung bittest. Wissenswertes über die heilige Lucia. Lucia ist eine Heilige, die sich für den Weg des Glaubens entschied und dafür schwer verwundet wurde. Sie wird meist mit Schwert und Palmzweig, einem Kranz aus Rosen und einer Öllampe dargestellt. Sie wird bei Augenleiden, Blutfluss, Wundschmalen, Halsschmerzen und Ruhe angerufen. Sie ist die Patronin der Armen, der Blinden, der kranken Kinder, der Bauern, der Elektriker, der Glaser, der Näherinnen, der Schneider und anderer. Sie hilft, die irdischen Wunden zu heilen. In Schweden wird das Fest mit Lucia-Umzügen begangen. Frauen in weißen Gewändern mit einem Kranz aus Kerzen auf dem Kopf singen Lucia-Lieder. Die Feierlichkeiten beginnen am Morgen in der Familie und werden im Kindergarten, in der Schule und am Arbeitsplatz fortgesetzt. Der Lucia-Tag soll uns an das Licht, das in allem leuchtet, erinnern. Jede Zelle und jedes Atom sind schwingendes Licht. Auch in der Dunkelheit ist viel Licht. Es ist ein inneres Licht. Das Licht unseres Geistes. Das Licht der Einheit. Das Licht des Bewusstseins, das alles miteinander verbindet. Die irdischen Wunden sind nur vorübergehend. Jeder von uns hat auf seinem Weg Wunden erlitten, weil er nicht den Vorstellungen der anderen entsprach unvorsichtig war, verletzt wurde oder verletzt hat. Jeder von uns kann von physischen, emotionalen, energetischen und seelischen Wunden berichten. Manche heilen schnell. Manche Wunden brauchen sehr lange, bis sie Heilung finden. Heilung ist möglich, wenn wir uns an das Licht in allem erinnern. Liebe heilt.